Gerhard Ortinau, Rumäniendeutscher und seit 1980 in West-Berlin lebend, hat mit dem Theaterstück Käfer im vorigen Jahr sein erstes vielbeachtetes Theaterstück geschrieben. Wir bringen eine Hörspielfassung, die ihren besonderen Reiz durch zwei große Schauspieler gewinnt. Rudolf Wessely und Inge Keller als altes Ehepaar. Käfer. Hörspiel von Gerhard Ortinau. Ein ganzer Kasten. 64 Stück. Schmeckt wie Zwieback. Ich hasse Zwieback. Chrysochroa edwardsi. Ein Prachtkäfer aus Indien. Mach den Mund auf. Eine Praline. Nur eine Praline. Mund auf. Ah. Was für Zähne. In deinem Alter. Und so spitz. Damit ich dich besser fressen kann. Hast du damit meine Sammlung aufgefressen? Mit diesem Wolfsgebiss? Du bist geschmacklos. Das ist nun mal mein Gebiss. Die größte Käfersammlung der Welt. 3 Millionen Stück. 10 Millionen Mark. Die Fakten sind bekannt. 10 Millionen? Es hieß doch immer 8. Zuletzt 10. 10 Millionen Mark. Brüll nicht so. Was sind schon 10 Millionen, wo du doch einen Konzern in den Sand gesetzt hast? Und was für einen? Meinen. Unseren. Du vergisst deinen Schwiegervater. Im Übrigen ist mein Unternehmen von Kaltstadt geschluckt worden, wie du genau weißt. Unser Unternehmen. Es ist von deinen Käfern gefressen worden, wie du genau weißt. 150.000 Arten. Noch nie hat ein einzelner Mensch so viele Käfer zusammengetragen. 3 Millionen Hinrichtungen. Daraus besteht mein Leben. Aus 3 Millionen Hinrichtungen. Für die Wissenschaft. Wofür? Wissenschaft. Gleich musst du weinen. 150.000. Du weinst nur, weil du weißt, dass ich es nicht ertragen kann. Du kannst alles ertragen. Kann ich nicht. Du hast dich nicht geändert. Niemand hat sich geändert in meiner Generation. Deine Intelligenz ist eine Mauer. Wie bei anderen die Dummheit. Ich habe deine Käfer doch nur der Natur zugeführt. Eine Art Wiedergutmachung. Und außerdem, was hätte ich denn essen sollen seit, ich meine, in den letzten 5 Jahren? Der Hunger ist rücksichtslos. Komm, wir setzen uns auf das Sofa. Musstest du jemals hungern? Na, siehst du. Warte. So, jetzt, wo doch heute dein Jahrestag ist. Und ich in aller Früh aufgestanden bin, um mich schön zu machen für dich. Du siehst wie eine Nutte aus. Früher gefiel dir sowas. Einmal hast du mich sogar deinen Lieblingskäfer genannt. Nie habe ich irgendjemanden meinen Lieblingskäfer genannt. Wer einen Lieblingskäfer hat, der kann kein Wissenschaftler sein. Hat Linné einen Lieblingskäfer gehabt? Wer, Linné? Er hat nur Lieblingskäfer gehabt. Das habe ich mir gedacht. Sind Käfersammler gläubig? Der Glaube ist die Voraussetzung der Kohleopterologie. Das habe ich mir gedacht. Was willst du damit sagen? Dass es ein Fehler war, dich zu heiraten. Oh, du bist streng. Immer warst du streng. Ja, du konntest tun, was du wolltest. Darüber bin ich alt geworden. 90 Jahre alt. Du wirst 100 werden. Ich habe immer gewusst, dass du vor mir sterben würdest. Du hast es dir gewünscht. Gewusst und gewünscht, ja. Auch ich habe es gewusst. Ich habe sogar befürchtet, dass du mich vergiften würdest. Ich wollte dich vergiften. Ich wusste nur nicht, welches Gift ich nehmen sollte. Ach, ich war so unwissend, Strümpfe. Ach, nenn mich nicht so. Konsul Strumpf. Nie habe ich gewusst, wie ich dich nennen soll. In 70 Jahren Ehe ist mir kein Name eingefallen für dich. Ich habe einen Namen. Seit 5 Jahren denke ich über dich nach. Ich esse deine Käfer und denke über dich nach. Früher habe ich nie nachgedacht über dich. Früher habe ich dich nur gehasst. Du hast mich immer noch. Ich habe nichts vergessen. Mein Gedächtnis ist so gut wie mein Gebiss. Jetzt übertreibst du aber, Albert. Du weißt, dass ich es nicht leiden kann, wenn du mich Albert nennst. Du wärst wohl lieber mit einem Mann verheiratet. Ich bin doch nicht schwul. Außerdem nenne ich dich Albert du erst... Du lügst ganz schamlos. Schon an unserem Hochzeitstag hast du mich mit Albert verwechselt. Ich? Ich kenne doch gar keinen Albert. Mit wem sollte ich dich also verwechselt haben? Mit einem, den es gar nicht gibt? Ich heiße Alberta. Ludwig, sehr erfreut. Du heißt Ludwig? Hast du das vergessen? Ludwig? Wie peinlich. Ein ganz normaler Vorname. Auch Walter ist ein ganz normaler Vorname. Wer ist Walter? Möchtest du mich Walter nennen? Darf ich? Darf ich dich Albert nennen? Nein. Dann darfst du mich auch nicht Walter nennen. Das sehe ich ein. Wolltest du etwas sagen? Ja, aber ich hab's vergessen. Ist das schlimm? Das Hirn ist im Kopf. Ich mag nichts über das Gehirn hören. Das Gehirn ist widerwärtig. Wie du willst. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Herzlichen Glückwunsch. Zu meinem 5. Jahrestag. Ich will keinen Glückwunsch. Ich dachte, es wäre erst der 3. Jahrestag. Was kann ich sonst für dich tun? Ich wüsste schon was. Nicht schon wieder. Ich erzähle dir jeden Tag von deinem Begräbnis. Ist das wahr? Ich bin verwirrt. Der Tod ist so verwirrend. Es war schön. Mein Begräbnis, war es das? Hat es geregnet? Geregnet, wieso? Ja, weil es immer regnet auf Begräbnissen. Stimmt das nicht? Nur im Kino regnet es immer auf Begräbnissen. Bei deinem schien die Sonne. Kino? Was ist das? Gestern hast du das noch gewusst. Schien die Sonne? Im Februar. Ach, bin ich im Februar gestorben? Das hätte ich nicht gedacht. Wo ich doch im Sommer geboren bin. Wo ist der Unterschied? Du bist gestorben und fertig. Und fertig. War der Bundeskanzler da? Beim Begräbnis? Nein. Der Bundeskanzler, ja, ich glaube. Ja, war er nun da oder nicht? Ob dein Sohn da war, fragst du nicht. Und deine Tochter? Waren sie da? Nur Franz. Deine Tochter ist ein Star. Die hat keine Zeit. Ist das meine Schuld? In Hollywood. Falls du dich erinnerst, was das heißt. Und Franz? Hält dich immer noch für einen Nazi. Ich hatte gehofft, dass er nach meinem Tod seine Meinung ändern würde. Er ist nicht besonders taktvoll. Er ist arm. Mein Sohn und arm? Hätte ich nicht gedacht. Der Bundeskanzler war da und ist gleich wieder gegangen. Warum ist das so wichtig? Ich habe von meinem Vater geträumt. Tote träumen nicht. Entschuldige, trotzdem habe ich geträumt. Von meinem Vater. Du schwindelst. Wenn dich dein Gedächtnis verlässt, fängst du an zu schwindeln. Du erinnerst dich, mein Vater war Brauereibesitzer. Mein Vater war Brauereibesitzer, deiner war Bierkutscher. Bierkutscher, daran erinnere ich mich nicht. War das Begräbnis mit Pferden? Nein, keine Pferde. Die Urne... Da bin ich denn verbrannt worden? Wer hat das erlaubt? Ich? Es hat doch nicht wehgetan. Wehgetan, nein. Aber ist es nicht riskant? Offenbar nicht. Ja, du hast recht. Ich werde mich aber nicht verbrennen lassen. Nein? Hältst du das für richtig? Ich sollte mich verbrennen lassen, nur weil du verbrannt worden bist? Na, wäre das nicht anständig? Es tut jedenfalls nicht weh. Was für dich gilt, hat für mich noch nie gegolten. Stört es dich, wenn ich rauche? Es stört mich nicht, ich mag es nur nicht. Das soll Adenauer gesagt haben. Das hat Adenauer gesagt, und zwar zu mir. Aber ich verstehe nicht, was er damit gemeint hat. Ich auch nicht. Überhaupt finde ich Adenauer unverständlich. Ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. Nur diesen einen Satz nicht. 30 Jahre lang habe ich darüber nachgedacht und ihn trotzdem nicht verstanden. Dabei handelt es sich vermutlich um den einfachsten Satz, den Adenauer gesagt hat. Stört dich nun meine Zigarette oder stört sie dich nicht? Warum sollte jemanden, der verbrannt worden ist, eine Zigarette stören? Entschuldige, das habe ich nicht bedacht. Du wolltest mich also nur darauf hinweisen, dass du mit Adenauer zusammengetroffen bist. Das wäre nicht nötig gewesen. 3-mal. Ohne mich. Ja, du mochtest doch Adenauer gar nicht. Trotzdem. Na, nicht schimpfen. Wenn du schimpfst, weine ich. Hat Franz gesprochen? Bei der Beerdigung? Er hat geweint. Sogar hemmungslos. Der Bürgermeister musste seine Rede unterbrechen. 2-mal. Er war übrigens der Einzige, der geweint hat. War er betrunken? Er ist immer betrunken. Das hat er von dir. Und ich? Wo hab ich das her? Hast du auch geweint? Ich sagte doch, dass Franz der Einzige war, der geweint hat. Du hast nie geweint, wenn du betrunken warst. Übrigens, Franz schreibt ein Buch über uns. Ich habe ein Buch über uns geschrieben. Ach, deine sogenannten Memoiren. Ja. Franz will die wahre Geschichte unserer Familie schreiben. Das schafft er nie. Von ihm haben wir nichts zu befürchten. Er war uns immer unterlegen, von Anfang an. Vielleicht ist er schon tot. Ich freue mich, dass du meiner Meinung bist. Albert, darf ich dich etwas fragen? Soll das eine Frage sein? Nein, eine Einleitung. Dann frage. Wir hatten alles. Wir waren reich und bekannt. Die Zeitungsleser haben uns beneidet. Wie kommt es, dass wir jetzt mit leeren Köpfen dastehen? Mit leeren Köpfen? Sagt man das nicht? Nein. Eine Familientragödie. Franz würde dich auslachen. Es gibt heute keine Familien mehr. Es gibt nur noch Erbengemeinschaften. Nur, dass es in unserem Fall auch keine Erbengemeinschaft mehr gibt. Und Linda? War viermal verheiratet und macht immer noch Nacktfotos. Geld wie Heu. Und wir hungern. Du hungerst nicht und ich hatte die Käfer. Übrigens, in einem Interview hat sie behauptet, ihre Eltern seien schon 1960 gestorben. Beide. Angeblich spricht sie kein Deutsch mehr. Woher weißt du das alles? Sie ist meine Tochter. Ach, ich bewundere dich. Sie mag uns nicht. Wir mögen uns alle nicht. Wer hat die Grabrede gehalten? Sagte ich schon. Der Bürgermeister. Er hat ein Verhältnis zu Berlin gelobt. Niemand hat etwas anderes erwartet. Du weißt, ich hasse Berlin. Ja, du hast viel. Ich habe weniger gehasst. Berlin hasse ich ganz besonders. Über meinen Tod hinaus werde ich Berlin nichts als Hass entgegenbringen. Seit 5 Jahren habe ich die Wohnung nicht mehr verlassen. Seit? Ja. Und was isst du? Außer... Meinst du, eine solche Sammlung ließe sich an einem Tag verspeisen? 3 Millionen Tiere. Eben. Nun, was, wenn die Käfer alle sind? Die Käfer sind alle. Bis auf 63 Stück. Die reichen bis zum Abend. Donnerwetter. Ist das dein gewöhnlicher Appetit? Denkst du, ich hätte es sonst geschafft? Gewiss nicht. Möchtest du... Ich meine, hast du Hunger? Jetzt? Ich habe immer Hunger. Dann bedien dich. Und das sagst du so einfach so? Ich kann dir doch mal eine Freude machen. Allerdings. Wo die Tragödie doch vorbei ist und nichts etwas kostet. Ich darf also wirklich? Bitte. Du bist süß. Du erschreckst mich. Den hier. Cylindrothorax balteatus, den habe ich selbst gejagt. In Südamerika? In Afrika. Und der hier? Calcosoma atlas, der Atlas-Riesenkäfer. Alles kapitale Stücke, meine Lieblingskäfer. Ich denke, du hast keinen Lieblingskäfer. Habe ich das gesagt? Und ob? Dann bitte ich um Verzeihung. Du bittest mich um Verzeihung? Bist du krank? Es war eine Lüge im Dienste der Wissenschaft. In wessen Dienste? Ach, sprich nicht mit vollem Munde. Immer hast du mit vollem Munde gesprochen. Seit ich dich kenne, schäme ich mich für dich. Ist auch das Geweih? Hörst du es nicht knacken? Das Geweih schmeckt am besten. Wie Nüsse. Wie Nüsse? Wie Nüsse. Also das ist unmöglich. Käfer schmecken nicht wie Nüsse. Möchtest du probieren? Nein. Käfer machen süchtig. Du musst es wissen. Bist du süchtig? Nur nach dem Geweih. Lass uns auf meine Beerdigung zurückkommen. Gestattest du, dass ich etwas trinke? Weinbrand? Risocroa Bucchetti, eigentlich schade. Hast du Weinbrand gesagt? Weinbrand. Wo hast du den her? Den hat mir jemand geschenkt. Prost. Du empfängst Besuch hier? Männerbesuch. Dreifachen sogar. Richtige Männer? Richtige Männer. Mit Weinbrand und Zigaretten. Und Pistolen um. Lass uns auf meine Beerdigung zurückkommen. Du glaubst mir nicht. Sie kommen heute wieder. Zu dritt? Der Kommissar und seine beiden Gehilfen. Meinst du, wir machen uns lächerlich? Lächerlich? Vor wem? Ich habe immer Angst davor gehabt, mich lächerlich zu machen. Damals bei den Görings. Meinst du die Görings? Die, ja. Du hattest ein grünes Seidenkleid an. An das Kleid erinnere ich mich. Typisch. Weiter. Weiter weiß ich nicht. Im Moment. Aber das beweist gar nichts. Das soll nichts beweisen? Ich habe den Faden verloren. Du verwirrst mich. Armer Strümpfel. Du hast einen langen Waldspaziergang gemacht. Mit Göring? In seiner weißen Uniform? Genau, in seiner weißen Uniform. Das weißt du noch. Danach war das Seidenkleid ganz zerknittert und du hattest einen Grashalm im Haar. Den ganzen Abend hattest du diesen Grashalm im Haar. Mit Göring? Wirst du mich beleidigen? Ich war gegen Hitler, was man von dir bekanntlich nicht behaupten kann. Mag sein, dass du gegen Hitler warst, aber nicht gegen Göring, das weiß ich bestimmt. Eine Ohrfeige hast du verdient, du mit deinen Erinnerungen. Ach, du bist doch nur neidisch. Warum sollte ich dich beneiden? Mein Gedächtnis natürlich. Weißt du noch, was Frau Goebbels damals dazu gesagt hat? Goebbels oder Göring? Habe ich Goebbels gesagt? Du weißt genau, dass du Goebbels gesagt hast. Vielleicht habe ich ja Hitler gesagt. Warum auch nicht? Ich mag nicht mehr, es ist zu anstrengend, ich möchte zurück. Nicht weinen, bitte nicht weinen. Denk nicht mehr an Göring. Und an Hitler. Und an Hitler. Erzähl mir von meinem Begräbnis. Tu ich, Schatz, bin schon dabei. Was wolltest du wissen? Der Bürgermeister, was hat er genau gesagt? Es kommt auf jedes Wort an. Dem Konsul Strumpf war Berlin immer und zuallererst eine Sache des Herzens. Das hat er gesagt. Übrigens fand er es gut, dass du nach Berlin gezogen bist, obwohl du dein Unternehmen verloren hattest. Er nannte das eine Geste. Ich wünsche nicht, dass du allzu ehrlich bist. Hat er die Sammlung erwähnt? Keine Sammlung. Welche Sammlung? Meine Käfersammlung natürlich. Hat er. Ja? Er sprach und gab bekannt einen letzten Willen zugunsten des Naturkundemuseums. Für diesen Fall stellte er eine Straßenumbenennung in Aussicht. Kleine Straße immerhin. Eine Straße sollte meinen Namen erhalten? Eine Konsul-Strumpf-Straße in Berlin? Hat er jedenfalls gesagt. Vorbehaltlich eines guten Willens. Eines letzten Willens. Prost, Mahlzeit. Du kannst mich nicht mehr umbringen, ich bin schon tot. Selten bedauert, manchmal schon. Wo ist mein letzter Wille? Ich will meinen letzten Willen haben. Nichts bekommen die. Keinen einzigen Mist. Mistkäfer, nichts von mir. Ich habe alles geerbt. Ich bin die Alleinerbin von 3 Millionen Leichen. Millionen, toll. Alles hast du verschlungen, mein Lebenswerk, meinen letzten Willen. Den habe ich nicht gegessen, im Gegenteil. Keine unappetitlichen Einzelheiten, bitte. Die gehören dazu, unbedingt. Wozu? Rache. Du rächst dich? Ich räche mich. Du rächst dich an mir? Ich? Du lügst dir was vor. Schon unter Hitler. Was hat Hitler damit zu tun? Alles hat was mit Hitler zu tun. Schon unter Hitler. Sag es nicht. Warum nicht? Du hast ja doch nichts vorzuwerfen. Ich nicht. Nein. Ich hätte es wissen müssen. Mit Toten spricht man nicht. Es gehört sich nicht. Ich will meine Orden haben. Ich habe mich nicht gekrümmt unter deiner Gradheit. Was geht mich deine Ordnung an? Orden! Was? Ich weiß nicht, wo sie sind. Wir hätten uns scheiden lassen sollen. Was hat das mit Hitler zu tun? Kurz und schmerzlos. Alles hat was mit Hitler. Leider habe ich den Skandal. Du hast nur den Skandal gefürchtet. Ja, das war üblich. Du bist so gewöhnlich. Der Erfolg gibt mir recht. Du warst immer sehr erfolgreich. Sage ich ja. Sehr, sehr erfolgreich. Zu erfolgreich. Ich will meine Orden haben. Deine was? Hast du Horden gesagt? Mein Bundesverdienstkreuz und mein... Nur beim Ficken warst du nicht so erfolgreich. Dieses Wort hast du früher nie benutzt, nicht mal betrunken. Dabei warst du ständig betrunken. Niemand hat früher dieses Wort, schon gar nicht die Trinker. Du aber wolltest nie. Was wollte ich nie? Ficken. Ich war impotent. Zuerst hast du dich bemüht. Zweifellos. Dann hast du nur noch masturbiert. ein hässliches Wort. Könnte das der Käferkunde sein? Du bist ordinär. Ehrlich, ich habe dich erwischt. Das beweist gar nichts. Du hast jeden Tag masturbiert, lebenslänglich. Und es war dir egal, ob ich was merke oder nicht. Das stimmt, ja. Es war mir sogar lieber, wenn du es merktest. Dein Geständnis ist nicht ohne Größe, aber falsch. Das wäre ja beinahe erotisch gewesen. Gib mir meine Orden. Du kannst jetzt deine Orden haben. Rühr nichts an, lass alles, wie es ist. Wie soll ich denn die Ordensverleihung... Ordensverleihung. ...vornehmen, wenn ich nichts anfassen darf? Brauchst du sie denn so nötig? Nötig. Armer Strümpfel, so nötig. Tu was. Großes Verdienstkreuz mit Stern. Die Urkunde. Wer hat die Ecke abgerissen? Mit Stern und Schulterband. Des Verdienst... Verdienstordens. Ja, der Bundesrepublik... Deutschland. Deutschland, Deutschland. Hast du auch ausländische Orden bekommen? Ja, weißt du doch. Den goldenen Käfer des Weltverbandes der Coleopterologen. Den habe ich dem Kommissar... Was? ...getauscht, leider. Was? Ja, gegen Weinbrand und Zigaretten. Ich bringe dich um. Er war ja nur vergoldet. Er war aus purem Gold. Und die Augen waren zwei kleine Diamanten. Diamanten? Ich bin untröst. Weitermachen! Brüll nicht so. Dem Kaufhauskönig und Museumsgründer... Versandhauskönig. Hier steht aber Kaufhauskönig. Klingt irgendwie schäbig. Das hat noch keiner gesagt. Ja, schäbig. Immerhin ein König. Darauf kommt es an. Dem Versandhauskönig... Steht das da? Nein, aber... Kannst du überhaupt ohne Brille lesen? Meine Augen sind so gut wie meine Zähne und... Dein Gedächtnis. Und Museumsgründer, aber dein Käfermuseum in Bonn... Sprechen wir nicht davon. Die Bonner verdienen kein entomologisches Museum. Ich hasse Bonn. Ich bin sprachlos. Weiter. Und Museumsgründer Konsul Strumpf? Doktor Strumpf. Museum abreißen und Doktor weglassen. Banausen. Vom Bundespräsidenten persönlich verliehen? Für? Sein Engagement für Mensch, Tier? Das hier ist das Kriegsverdienstkreuz. Ich will aber... Sein Engagement gut für Mensch, Tier und Kriegswirtschaft. Du verwirrst mich mit deinen Einwürfen. Ich will aber das Bundesverdienstkreuz. Das hier ist doch auch erster Klasse, also... Das Kriegsverdienstkreuz habe ich doch für die Winteruniform bekommen. Aber Strümpfel, du warst doch gar nicht im Krieg. Ja, eben. Musste doch die Winteruniform erfinden. Führerbefehl. Führerbefehl. Führerbefehl. Es ist aber nicht da. Was? Dein Bundesverdienst. Kreuz. Kreuz, wieso? Der Kommissar mit seinen Gehilfen. Die haben hier alles durcheinander gewühlt. Eine Hausdurchsuchung? Wann? Gestern. Wo war ich? In deiner Speisekammer, wo du immer... Ich bin tot. Sag's dem Kommissar. Ich bin tot, hast du selbst gesagt. Zuerst lebt man und dann ist man tot. Der Kommissar sagt, ich hätte dich in die Kammer gesperrt. Und dann? Dir eingeredet... Ich will nichts mehr hören. Kein Wort. Tot, tot, tot. Armes Walterchen. Albert, ich möchte, dass wir fortfahren. Ich möchte endlich den Orden. Konsul Strumpf wird hiermit der Orden... Strümpfe! Aufheben. Ich bin alt. Aufheben! Ich mach ja schon... Du bist gut in Form. Verdanke ich alles deinen Käfern. Man sieht dir die 90 Jahre nicht an. Ich danke dir. Umarme mich. Nein. Nie umarmst du mich. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich auch nicht. Aber du möchtest gerne von mir umarmt werden. Oder ich umarme dich. Jetzt sofort? Könntest du nicht noch etwas warten? Nein. War es gut? Gut. Was? Na, die Umarmung natürlich. Hast du mich schon umarmt? Hast du nichts gespürt? Nein, nichts. Dann bin ich also tot. Es scheint so. Einmal hast du 11 Stunden mit einer Freundin in New York telefoniert. Du hast 80 Paar Schuhe gehabt. Bist du sicher, dass ich mit deiner Freundin telefoniert habe? Überhaupt nicht sicher. Ich auch nicht. Du weißt, dass ich dich regelmäßig betrogen habe. Ich weiß. Was bedeutet regelmäßig? unzählige Male. Regelmäßig heißt nicht unzählige Male. Oft habe ich dich mehrmals am Tag betrogen. Das ist nicht regelmäßig. Sogar mit zwei Männern gleichzeitig. Das wusste ich nicht. Ich habe es vor deinen Augen mit deinem besten Freund getrieben. Es hat dich nicht gestört. Ich hatte keinen besten Freund. Ich hatte überhaupt keinen Freund. Ich hatte ein Haus an der Riviera. Das ich bezahlen, aber nicht betreten durfte. Ich war in den Opernhäusern der Welt zu Hause. Du wolltest den Wirtschaftsminister verführen. Ich habe den Wirtschaftsminister verführt. Du hast mir immer nur geschadet. Das mit dem Wirtschaftsminister war zu deinem Vorteil. Mag sein. Überhaupt war ich dir immer von Vorteil. Ziemlich niederschmetternd, das alles. Die Rede. Ja, du hast die Rede nicht gehalten. Die Rede? Ich? Welche Rede? Die Bundesverdienstkreuz, Ordensverleihungsgrab. Rede. Ja, du weißt schon. Grabrede? Wo ist mein Stock? Ich will meinen Zeigestock. Meine Rede und meinen Zeigestock. Keine Rede, kein Stock. Kuh, Dumme. Herr Bundespräsident, liebe Festgemeinde. Liebe Festgemeinde, es begann 1953. Das Wirtschaftswunder, Entschuldigung. Wohlstand für alle. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Ludwig Erhard, Zigarre. Weiter Demokratisierung des Luxus. Neue Flurgarderoben für die Flüchtlinge aus der Ostzone. Flurost? Preiswürdigkeit bringt Massenumsatz. Massenumsatz bringt, na was? Preiswürdigkeit? Richtig, unfassbare Konsumparadiese. Das deutsche Versandhaus Strumpf. Ich war doch nie ein großer Redner. Quatsch nicht, was nicht entspricht. Nehmt ihr zurück. Zum vollen Kaufpreis. Ziemlich niederschmetternd das alles. Wir könnten ein Lied singen. Ein Lied? Meinst du, das hilft? Warum nicht? Weil wir noch nie ein Lied zusammengesungen haben. Eben. Sag nicht immer eben. Das sagst du doch auch. Eben. Das siehst du. Eben. Du willst also mit mir zusammen ein Lied singen? Ja. Was für ein Lied? Sag du. Ein Liebeslied? Ein Liebeslied. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgen schön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Das war schön. Ich wusste gar nicht, dass ich singen kann. Jetzt weißt du es. Es ist schön. Ja, schön. Schläfst du? Du schläfst doch nicht etwa. Ich träume sogar. Das tust du nicht. Doch. Von einer Kiste. Ich bin gegen Träume und Kisten. Dort. Am Fenster. Was? Die Kiste. Und? Ein Sarg. Dafür ist die Kiste doch viel zu groß. Vielleicht ein Zwei-Personen-Sarg. Es gibt nur Zwei-Personen-Badewannen. Und Kinderwagen für Zwillinge. Sterben die zusammen? Psst. Ich höre was. Was? Es ist nur dein Herz. Ich habe kein Herz. Der Kommissar glaubt nicht an deinen Tod. Davon will ich nichts hören. Vielleicht hat der Kommissar die Kiste geschickt. Wie du meinst, die Kiste ist ein Geschenk des Kommissars? Kommissare verschenken nichts, sie stellen Fallen. Ist das gefährlich? Du wolltest doch nicht über Kommissare sprechen. Wie viele sind noch da? Käfer. Noch 4. Und die anderen? Hast du die im Schlaf gegessen? Der Bürgermeister sagte, du hättest es im Alter zu beachtlichen philosophischen Erkenntnissen gebracht. Ach, hat er das in seiner Grabrede gesagt? Im Regen, ja. Im Regen? Es war wie in einem schlechten Film. Es regnete in einem fort. Früher hast du das anders erzählt. Ich muss mich geirrt haben. Wann, früher oder jetzt? Oh, ich mag nicht mehr. Du hast damit angefangen. Walter? Ja, Albertchen? Ich könnte dich in ganz kleine Portionen zerteilen. In käfergroße Häppchen, sozusagen. Das könntest du, Albert. Aber weshalb solltest du so mit mir verfahren? Hast du vergessen, dass die Käfer alle sind? Wie viele sind denn noch da? Noch 2. Könntest du dir vorstellen, dass ich das Schicksal meiner Käfer teilen möchte? Könntest du dir das vorstellen, mein Lieber? Ich darf nur nicht an deine spitzen Zähne denken. Das musst du auch nicht. Denk lieber an mein... Nein! Lieber nicht. Schwanzabschneider. Sagt die Frau zum Mann. Genau das war deine Hauptbeschäftigung, Käferpenisse herauszuschneiden. Zur genauen Artbestimmung bei Käfern oder Schmetterlingen ist es oftmals nötig, spezielle Genitalpräparate anzufertigen. Zunächst muss man mit einer feinen Schere oder Pinzette den Genitalapparat aus dem Hinterteil des Tieres herauspräparieren. Für den Anfänger ist es am einfachsten, den gesamten hinteren Teil des Hinterleibes abzulösen. So ist man sicher, dass das Organ vollständig erhalten bleibt. Warum sprichst du vom Anfänger? Ja, weil ich mit dir spreche. Ich habe nicht die Absicht, anzufangen. Trotzdem bist du ein Anfänger. Das sehe ich nicht ein. Der herausgelöste Teil wird nun 2 bis 5 Minuten in einem Reagenzglas in 5%iger Kalilauge gekocht. Hier ist Vorsicht geboten, da die Kalilauge beim Erhitzen leicht spritzt. Durch das Kochen werden alle am Genitalapparat haftenden Fleischrestchen aufgeweicht. Anschließend nimmt man das Präparat mit einer feinen Pinzette aus der Lauge und überführt es in ein Schälchen mit destilliertem Wasser. Unter dem Stereoskop kann man nun alle Fleischreste mit einer feinen Präpariernadel... In einer feinen... Präpariernadel! Wo ist mein Stock? Ich will meinen Präparierstock! Alle Fleischreste! Fleisch! Da siehst du's! Ich... Deinen letzten Asthmaanfall hast du am 13. August 49 gehabt. Militärgericht. Schuldig. Unschuldig. Verurteilt. Schweig. Du Arisierer. Das amerikanische Militärgericht... Arisierer. ...hat ausdrücklich festgestellt, dass die Kleider- und Wäschefabrik Krakauer ohne Zwang... 1938. ...ohne Zwang, nämlich durch Kauf in meinen Besitz... 1938? ...übergegangen ist. 1938. Ich lasse mich scheiden. Die Ehescheidung von Toten ist nicht zulässig. Tote können äußerst lästig sein. Wer den Termin verpasst hat, der bleibt verheiratet. Für immer? Und ewig. Übrigens, die Kaufsumme habe ich auf ein Schweizer Konto überwiesen. Sofort. Die Villa Krakauer... Willst du mich angreifen? Das hat dir doch gefallen, nicht? Die Blüthnerflügel, die Lehnbach-Gemälde, die Dorenteppiche... Mussten wir in Verwahrung nehmen, um die Beschlagnahme zu verhindern. Hast du selbst gesagt. Und das Kinderzimmer? haben wir den Krakauers komplett abgekauft. Wir hatten den neuesten Horch. Du hattest den neuesten Horch. Ich habe mich mit dem Chauffeur begnügt. Mit Will? Hieß er Will? Niemals hättest du es gewagt, Hand an meinen Chauffeur zu legen. Wie du es überhaupt nie gewagt hast, Hand an irgendjemanden zu legen. Und der Wirtschaftsminister und dein bester Freund. Kein einziges Mal hast du mich betrogen. Du warst nur eine Hausfrau. Meine Hausfrau. Und Göring. Was ist mit Göring? Meinst du? Ich habe es immer gewusst. Du weinst ja. Albert. Albert, Albertchen. Du hast mir nachspioniert. Du hast mich beobachten lassen. Durch die Detektiv Fuchs. Ich habe es gewusst. Du hast es nicht gewusst. Franz hat es dir gesagt. 30 Jahre später. Was ist los mit deinem Gedächtnis, Strümpf? Er hat diese Protokolle ausgegraben. Observationsprotokolle. Er will sie in seinem Buch verwenden. Sie beweisen nichts. Sie beweisen, dass nichts war. Was etwas ganz anderes ist. Nichts? Was heißt nichts? Willst du behaupten, mein Leben sei nichts gewesen? Du warst schön. Aus gutem Hause. Nie hast du den Dativ mit dem Akkusativ verwechselt. Deine Nachmittagstees waren berühmt. Konversation. Man hat dich immer zu beneidet. Es war sehr anstrengend. Was ist mit deinem Gedächtnis passiert, Ludwig? Ludwig. Es funktioniert wieder. Das letzte Mal hast du 1968 geweint. Im Herbst. Du bist unheimlich. Lindas Foto in der Zeitung. Ihr erstes Nacktfoto, angeblich ein politisches Foto. Linda ist ein Star. Ein Star? Nein. Der Sohn ein Säufer, die Tochter eine Hure. Ach, Deutschland. Du denkst an Deutschland, an mich denkst du nicht. Sie ist in Amerika. In Schweinfurt. In Schweinfurt. Woher weißt du das? Von dir. Aber es spricht doch sonst einiges dafür. Was tut ein Star in Schweinfurt? Er geht auf den Strich. Ausgerechnet Schweinfurt. Diesbezüglich ein Ort wie alle anderen. Du sprichst aus Erfahrung? Ich bin ein Mann. Ein Mann? Heißt das, du gehst in den Puff? Ich bin in den Puff gegangen, ja. Wann? In Schweinfurt? In Schweinfurt und in Berlin. Von den Dienstreisen rede ich nicht. Warum nicht? Es sind zu viele gewesen. Meinst du die Dienstreisen an die Ostfront? In Sachen Winteruniform. Ja, auch. Auch? Auch. Wann sind wir eigentlich von Schweinfurt nach Berlin gezogen? 33 natürlich. Es muss an den Käfern liegen. Dass wir nach Berlin gezogen sind? Die Sache mit dem Gedächtnis. Die Käfer machen vergesslich. Ich habe es ausprobiert. Viele Jahre lang. Die Käfer greifen nicht nur den Geist an, sondern auch den Körper. Nein. Warum sollte ich sonst vor dir gestorben sein? Erinnerst du dich eigentlich an die Jahrtausendwende? Woran bitte? An die Feierlichkeiten im Jahre 2000. Die stehen doch noch bevor. Strümpfe. Nein. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Das große Feuerwerk, die Rede Hitlers? Im Jahre 2000? Vom Mond herab? Es ist ganz einfach, Albertchen. Du hast zu viele Käfer gegessen. Nicht mehr. Als du gesammelt hast. Eigentlich bin ich froh, dass du mich von der Sammlung befreit hast. Du hattest die größte Sammlung der Welt. Privatsammlung, das war aber nicht mein Ziel. Ich wollte alle Käfer der Welt besitzen. Das habe ich mir gedacht. Das hast du dir nicht gedacht. Niemand hat das je gedacht. Weißt du denn, wie viele Käfer es gibt auf der Welt? Fast so viele wie Sandkörner. Und die wolltest du alle umbringen? Nein, daran habe ich nicht gedacht. Nein, woran denn sonst? Immerhin hättest du eine solche Sammlung nicht aufessen können. Müssen. Wie? Wie viele Käfer hätte ich dann essen müssen, um dieses Ziel wieder zunichte zu machen? Na? Einen. Bravo. Ich bin also jetzt meinem Ziel näher, als ich es gewesen wäre, wenn ich es erreicht hätte. Es scheint so. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du hättest mich heilen können. Heilen? Warst du denn krank? Ich wollte mir das Leben nehmen. Du wolltest dir das Leben nehmen? Wenn es doch wahr ist. Nimm das zurück! Warum? Sonst muss ich mir das Leben nehmen. Du willst dir das Leben nehmen? Du? Nicht. Du? Wenn das Leben doch keinen Sinn mehr hat. Daran sind wir gewöhnt. Wir haben den Krieg erlebt. Wir sind hart. Nichts kann uns was. Das hast du schön gesagt. Wir überleben unsere Kinder. Das glaube ich auch. Und unsere Enkel. Wir haben keine Enkel. Eben. Du beruhigst mich. Danke. Du küsst mich? Nur auf die Wange. Ich verstehe. Danke. Die Kiste, sie ist größer geworden. Sie ist groß. So groß wie vorhin. Öffne sie endlich. Hol! Was hörst du? Ein Scharren. Hörst du einen Scharren? Ich höre nichts. Dann los, den Deckel. Ja, hilf mir. Jetzt! Leer. Leer? Du hast erwartet, in den Abgrund zu blicken? Ich habe in den Abgrund geblickt. Ich möchte meine Uniform. Meine Winteruniform. Dafür hast du den Kriegsverdienstorden bekommen. Genau. Oder war es das Bundes... Zuerst die Überfallhose. Schnell, mach schnell! Setz dich auf das Sofa. Also, ich hatte dieses Schlüsselerlebnis. Das heißt doch so. Gewiss. Welches Schlüsselerlebnis? Wie deutsche Soldaten über ihre langen Mäntel stürzten. Wo hast du das gesehen? An der Front? In der Wochenschau. Danach wusste ich, Winterkleidung für Frontsoldaten muss so beschaffen sein, dass die Männer sich darin so frei wie möglich bewegen können. Sie musste also ähnlich wie Wintersportbekleidung... Zweckmäßig sein. Das ist das Wort. Jeder kannte den Zweck. Mit der Winteruniform hätten wir den Krieg gewinnen können. Die Winteruniform hätte nämlich den Krieg im Osten in eine Art Wintersport verwandelt. Und darin hatten wir die Nase vorn. Das ist groß. Groß gedacht, ja. Und jetzt den Kopfschutz. Wo ist mein Helm? Du hast keinen Helm. Noch nie hast du einen Helm besessen. Der Kopfschutz wird aber über den Helm gezogen. Die Handschuhe. Spezialhandschuhe, mit denen man ein Gewehr bedienen kann. Daumen und Zeigefinger frei. Mit wem sprechen Sie, Albert? Melde gehorsamst. Mit der Heimatfront, Herr Major. Sturmbannführer. Sturmbannführer. Mein Gewehr. Jawohl, das Gewehr. Mein Zeigestock. Das ist ja mein Zeigestock. Das ist ja mein Zeigestock. Wo ist denn diese? Ah, was haben wir denn da Schönes? Fangmethoden, Fanggeräte. Na, ist das schön? Das hier? Das hier? Ja. Ja. Luftnetz? Ja, Luftnetz. Na? Ich mag nicht. Auf keinen Pass. Geht's dir besser, dann lass uns aufhören. Ex-Haustor. Ex-Haustor. Ex-Haustor. Dient wozu? Der Entnahme von kleinen Insekten aus dem Streifennetz. Vorzüglich. Das? Klopfschirm. Weiter. Käfersieb. Weiter so. Sammelgläser, Tötungsgläser, Tötungsgläser. Und das? Injektionsspritze. Damit wird den Käfern ein Tropfen Salmiakgeist oder Nikotinlösung von der Seite her in den Körper injiziert, wobei der Tod sehr schnell eintritt. Wiederholen. Da bist du krank. Ich bin nicht dein Bursche. Ach, mein Bursche. Ich ziehe nicht mit dir in den Krieg. Dazu bin ich heute viel zu müde. Das ist Desertion. Du kannst dafür erschossen werden. Nicht heute, Strumpf, bitte. Ach, das sagst du immer, jeden Tag. Du siehst aus wie ein bösartiger Don Quixote. Wie wer? Don Quixote, wenn du bloß nicht so ungebildet wärst. Mein Vater war Bierkutscher. Bierkutscher. Entweder du vergisst es oder du benutzt es als Ausrede. Hast du das gehört? Nein, was? Den Schuss! Ein echter Schuss? Ich habe keinen Schuss gehört. Bist du taub? Nur weil du eine Uniform anhast, fällt noch lange kein Schuss. In Deckung! Rasch in die Kiste! Ich denke nicht daran. Das ist bestimmt dein Kommissar mit seinen famosen Gehilfen. Der Kommissar ist doch kein Heckenschütze. Du hast eine Halluzination. Eine Halluzination, in der... geschossen wird. Du kannst ja zurückschießen. Worauf du dich verlassen kannst. Piff, paff, puff. Hast du sie jetzt verjagt? Gewiss. Strümpfe, bist du noch da? Komm zu mir. In die Kiste? Nein. Ich möchte, dass du zu mir kommst, bitte. Ich befehle es dir. Du kannst lange befehlen. Wie ist es dort? Es riecht gut. Wonach riecht es? Weiß nicht. Nach Kaffee und Tannenzapfen. Ich will, dass du jetzt zu mir kommst. In die Kiste? In die Kiste. Sonst vergesse ich dich. Hast du jemals an mich gedacht? Strümpfe? Weiter? Du bist also beleidigt. Warum eigentlich? Am Brunnen vor dem Tode, da steht ein Lindenbaum. Du singst hier. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Du Monster! Monster! Monster! Monster! Monster! Monster! Ich will raus. Tu, was dir beliebt. Ich gehe jetzt. Du bleibst? Ich habe ein Leben lang gewartet. Erzähl. Das Warten besteht ja gerade darin, dass es nichts zu erzählen gibt. Du warst jeden Tag beim Friseur? Gewiss. Schau her. Ein Goliath-Käfer und ein Herkules-Riesenkäfer. Goliathus regius, Dynastes Herkules. Einer ist für dich. Ich habe noch nie einen Käfer gegessen. Such dir einen aus. Du willst, dass ich mich schuldig fühle. Such du dir einen aus. Ich nehme den Goliath. Ich nehme den Herkules. Bitte? Und jetzt? Guten Appetit. Schmeckt ganz ordentlich. Es schneit. Ich liebe den ersten Schnee. Wir könnten den Deckel auf die Kiste setzen. Dann sehen wir den Schnee nicht mehr. Aber wir hätten's warm. Dann tu's. Käfer, Hörspiel von Gerhard Ortinau. Mit Inge Keller und Rudolf Wessely. Ton Bernd Friebel und Gerd Puhlmann, Schnitt Tina Emmerling, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.